Es ist noch alles genauso wie zuvor. Es hat sich alles bewegt. Es ist noch alles genauso wie zuvor. Auch der Markt ist noch da. Ich habe dich noch nie gesehen. Dann sah ich dich auf der Straße wieder. Ein kurzer Blick für die stehen. Tanken wir und redeten darüber. Es ist nicht mehr genauso wie es war. Alles hat sich bewegt. Es ist nicht mehr genauso wie es war. Nur der Markt ist noch da. Nur der Markt ist noch da. Nur der Markt ist noch da. Am selben Ort.